Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen in einer neuen Reihe, die wir starten wollen. Die Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die Wunder des Propheten sind sehr, sehr viele. So wie Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi in Ighathatul Hafan sagt, über Tausende. Und die Arten von diesen Wundern sind drei. Die erste Kategorie ist, die Wunder, die passiert sind und die vorbei sind, die gekommen sind und die schon fertig sind. Die zweite Kategorie ist die Wunder, die gekommen sind und die noch bleiben. Und die dritte Kategorie sind die Wunder, die noch nicht gekommen sind und die noch kommen werden. Was die dritte und letzte Kategorie angeht, das sind die Zeichen der Stunde. Diese Zeichen der Stunde, darüber habe ich eine komplette Vortragsreihe gemacht von über 25 Videos oder 27 Videos, die ihr euch inshallah ta'ala anhören könnt. Ich tue sie euch nochmal verlinken. Diese Zeichen der Stunde sind die Wunder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn er hat etwas gesagt, das noch in der Zukunft passieren wird. Und die Sachen, teilweise sind sie passiert und teilweise werden sie noch passieren. Subhanal Malik. Das zweite angeht, ist der Koran. Das Wunder, was gekommen ist, was bleiben wird. Und das ist das ewige Wunder. Die Herausforderung, die sich bisher noch keiner gestellt hat. Keiner hat es geschafft, so einen selben Koran hervorzubringen, wie sie ihn dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeworfen haben. Der Koran ist das ewige Wunder bis zum jüngsten Tag. Und wir werden immer wieder daraus Sachen herausschöpfen, wo wir uns darüber wundern werden, subhanallah. Das ursprüngliche Wunder dabei ist die Sprache an sich selbst, subhanal Malik. Worum es aber hier bei unserer Vortragsreihe gehen wird, inshallah ta'ala, ist die erste Kategorie. Die Wunder, die gekommen sind, die schon vorbei sind, die zu Lebzeiten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht wurden. Denn das sind so schöne Teile, so schöne Momente und Ereignisse, die sollte ein Gläubiger Muslim wissen, um ihn sein Iman zu stärken, um ihn zu motivieren und nochmal seinen Glauben zu festigen. Und wir fangen auch direkt mit dem ersten Wunder an. Das halte ich aber kurz, weil darüber habe ich auch einen Vortrag gemacht, den könnt ihr euch anhören, inshallah ta'ala. Und zwar ist das die Nachtreise, Al-Isra wal-Miraj. Das ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Masjid al-Aqsa in einer Nacht von dort über den siebten Himmel zu Allah subhanahu wa ta'ala, ihm dort die fünf Pflichtgebete auferlegt wurden und dann wieder zurück nach Masjid al-Aqsa und von dort wieder zurück nach Mekka in einer Nacht. Und das zu einer Zeit, in der es weder Flugzeuge, noch Züge, noch Autos, noch irgendwelche schnellen, beweglichen Mittel gab, dass man das machen könnte. Das Schlimmste, was es gab, waren Pferde und Kamele. Und aus diesem Grund ist das ein Wunder. Und das haben natürlich auch die Mushrikin erstmal bezweifelt. Aber wie gesagt, ihr könnt euch dazu den Vortrag anhören. Dazu werde ich auch entweder in der Infokarte oder unten nochmal was verlinken. Bi'idhnillahi ta'ala. Das zweite Wunder, was ich erwähnen möchte, und das ist das erste, wo wir richtig anfangen, ist die Spaltung des Mondes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, die Stunde ist nahe gekommen und der Mond hat sich gespaltet. Subhanallah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Wunder schon im Koran festgelegt. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Die Mushrikin, wie sie wieder mal eines Tages mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diskutierten und sagten, wenn du wahrhaftig bist, dann spalte uns doch den Mond. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ich das mache, glaubt ihr dann? Die sagen, na klar, wenn du den Mond spaltest, dann glauben wir natürlich an dich. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt niemals seine Propheten im Stich, subhanahu wa malik. Und ihm wurde eingegeben und er hat dann seine Finger so genommen und den Mond gespaltet nach einer Überlieferung. Er hat den Mond gespaltet. Mit seinen Fingern, mit Allahs Erlaubnis natürlich. Und der eine Mond ist auf einen Berg gelandet und der andere auf anderen. Also von der Sicht her, so weit auseinander waren die. Und die haben ihren Augen nicht getraut, subhanal Malik. Und dann haben sie natürlich gesagt, Mohammed hat uns verzaubert, Mohammed hat uns verzaubert. Bis dann einer gesagt hat, wenn Mohammed euch verzaubert hat oder uns verzaubert hat, dann hat er aber nicht die ganze Welt verzaubern können. Dann warten wir mal, eine Karawane ist unterwegs. Und wenn die kommt, dann fragen wir. Eine Karawane, wo Handel betreibt. Als dann nach ein paar Tagen die Karawane kam und sie gefragt haben, hört mal, unterwegs, ist euch irgendwas Komisches mit dem Mond aufgefallen, als ihr unterwegs wart? Und sie sagten, ja, subhanallah, als wir unterwegs waren in der Nacht, sahen wir auf einmal, wie der Mond sich gespalten hat und dann wieder zurückgekommen ist. Subhanal Malik. In einigen Überlieferungen sogar zweimal. Subhanal Malik. Das heißt, die Karawane hat ihnen das bestätigt und trotzdem haben sie gesagt, nein, nein, das ist alles Lügen, das sind alles Zaubereien. Subhanal Malik. Und Sheikh Az-Zindan hat eine Vortragsreihe über die Wunder des Koran gemacht. Unter anderem hat auch diese Mondgeschichte, Spaltung des Mondes angesprochen. Und er hatte einen Wissenschaftler von der NASA dabei. Natürlich gibt es die NASA nicht offen, öffentlich zu, aber er hatte einen Wissenschaftler von der NASA dabei und er selbst berichtet, ich habe das von, und mit ihm wurde dann diese Sache besprochen und er sagte, ich habe diese Sache selbst gesehen, als wir, auf, als wir die Bilder vom Mond sahen, dass sie einen Riss aufwiesen, so dass, sie, dass der Mond vielleicht vorher mal zwei war und dann zusammenkam. So hat er das erklärt, das kann man auch nachschauen in den Wissenschaften oder in dem Wunder des Koran von Sheikh Zindan. Die wurden auch untertitelt, ich glaube sogar schon sprachlich, also so übersetzt, dass man das Deutsche verstehen kann. Das ist was, was aus diesem Video zu entnehmen war. Subhanal Malik, auch wenn, wir brauchen keine Bestätigung, das ist ein Wunder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, was gekommen ist und was gewaltig war und trotzdem die Leute nicht an ihn geglaubt haben. Aber inshallah ta'ala glauben wir dran, weil Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt es im Koran und zweitens wurden die Überlieferungen bezüglich der Mondspaltung mutawatir überliefert. Die wurden so überliefert, dass es unmöglich ist, dass eine Lüge ist, subhanahu malik. Und wir werden inshallah ta'ala auch solche Begrifflichkeiten erklären in verschiedenen Unterrichten. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Abonniert diesen Kanal, damit ihr die nächsten Wunder inshallah ta'ala nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.